WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Schön, dass ihr auch da seid. Und ja, ihr könnt euch gerne melden unter 0800 220 50 50, wenn ihr mit mir sprechen wollt, über welches Thema auch immer. Oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und eure Themen. Und der erste, der sich gemeldet hat heute, ist Sascha. Sascha ist 39. Guten Morgen, Sascha. Ja, hallo. Hallo, Sascha. Guten Morgen. Domian. Ja. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein Riesenproblem. Und zwar, was bei mir der Hausarzt diagnostiziert hat, ist, ich würde unter Emetophobie leiden. Was ist das? Das ist eine Angststörung und das ist die Angst, sich übergeben zu müssen. Dass man erbrechen muss nach Mahlzeit oder überhaupt. Ne? Mhm. Ja, und das ist jetzt mittlerweile, hat das so starke Ausmaße angenommen, dass ich jetzt kaum noch esse. Mhm. Gestern habe ich gar nichts gegessen und heute ein Brötchen. Ne? Wie lange hast du diese Angst schon? So ungefähr, ja, ungefähr so 3 Monate. Das fing an, dass ich eine Magenschleimhautentzündung hatte. Ganz normal, wie jeder auch mal. Hab dann Medikamente bekommen und es ging dann auch besser. Und auf einmal hatte ich Angst, dass mir schlecht wird. Beim Einkaufen, so von der Übelkeit her. Ja. Das Gefühl war dann auch immer da und sehr präsent. Und ja, dann wurde es immer schlimmer. Ich habe mich immer weiter reingesteigert und habe dann gesagt, ich esse dann jetzt einfach mal weniger oder verzichte auf manche Nahrungsmittel. Es gibt aber immer einen direkten Zusammenhang zwischen Essen und der Angst zu erbrechen. Das heißt, wenn du lange nichts gegessen hast, hast du auch keine Angst, dass du erbrechen musst. Genau, ja, dann ist es erheblich besser. Und ja, wenn ich dann was gegessen habe, dann merke ich so, oh, jetzt, wenn ich also das Gefühl habe, ich habe was im Magen, könnte mir ja jetzt schlecht werden. Und es könnte dir schlecht werden. Dir wird nicht schlecht, real. Es ist der Gedanke da und dann geht mir auch schlecht. Das ist so eine Autosuggestion. Genau. Man bildet sich das quasi ein, dass einem dann schlecht wird. Ja. Und aus diesem Schlechtsein hast du Angst, dass aus diesem Schlechtsein resultiert, dass du dich erbrechen musst. Genau. Und das ist ja auch absolut da, das Gefühl. Und ich merke auch, oh, ich müsste jetzt wirklich gleich zur Toilette. Ich gehe dann auch zur Toilette schon. Hast du denn schon einmal erbrochen in diesen Situationen? Nicht einmal. Jetzt warst du beim Arzt. Warst du beim praktischen Arzt oder beim Psychiater? Ganz normalen Hausarzt war ich. Und der hat das so diagnostiziert? Ja, ich habe ein ziemlich langes, ausgiebiges Gespräch mit ihm geführt und war auch öfter mal da. Und er hat dann auch dann ein bisschen sich schlau gemacht, war dann nachmittags nochmal da. Und dann hat er mir gesagt, nach Rücksprache mit einem Kollegen würde er davon ausgehen, dass das so eine Essstörung wäre. Ne? Eine Essstörung vielleicht nicht, eine Angststörung. Eine Angst-Essstörung, ja, genau. Genau, ja. In der Tat gibt es das als Krankheitsbild, hatten wir hier in der Sendung auch schon mal. Kann einem Menschen sehr zusetzen. Hast du besondere, vielleicht besondere Erinnerungen an Erbrechen? Hast du früher mal? Ja, ich hab da früher als Kind sehr oft erbrochen. Also ich war sehr oft alleine. Und das ist jetzt so auch gerade in meinem Hinterkopf jetzt dadurch auch wieder hochgekommen. Da musste ich oft erbrechen. Kann mich sehr gut an diese Situation erinnern, an fast jede davon. Ja, das ist jetzt auch sehr präsent. Ne? Und denkt man dann auch wieder viel dran. Aber all die vielen Jahre seit der Kindheit bis jetzt, bis zur Magenschleimhautentzündung, war das gar kein Thema für dich? Nee, gar nicht. Ich habe immer gern gekocht und viel gegessen auch und regelmäßig. und das kam auf einmal so. Ich finde, das ist ja auch fürchterlich, wenn man sich übergeben muss. Das ist in der Tat so. Was hat der Arzt denn außer einer Diagnose gestellt, was hat er noch geraten, was du tun sollst? Er sagte erstmal, wenn so eine Panikattacke kommt, was ich selber machen kann, autogenes Trinken, so nach Jakobsen. Mhm. Das habe ich mir versucht beizubringen, aber ich bin da viel zu aufgedreht, denn das kriege ich überhaupt gar nicht hin. Mhm. Ja, dann habe ich alles Mögliche gemacht. Ich weiß nicht, für mich selber, was mir in dem Moment hilft. So, ich gehe dann kalt duschen, mhm. Setze mich vor den Ventilator, mache Fenster auf, trinke Tee, Kamillentee heißen. Ja. Manchmal, wenn es ganz schlimm ist, kneife ich mir in die Arme, so dass es richtig blau ist, so, um mich abzulenken. Wie lange hält denn dann die Übelkeit an? Das ist manchmal ganz verschieden. Manchmal eine halbe Stunde und dann ist es wieder gut. Manchmal geht es über mehrere Stunden, mhm. dass ich sehr, sehr angespannt bin, dass mir schlecht ist. Und wenn das Gefühl weg ist, habe ich gleich sofort wieder Hunger, dann weiß ich, ich bin jetzt über den Berg. Esse ich natürlich nichts mehr. Wie sieht denn dein Essplan zurzeit aus am Tag? Ja, gestern habe ich gar nichts gegessen. Heute ein Brötchen. Das war heute Morgen. Das habe ich mir dann auf dreimal eingeteilt. Hast du das Brötchen belegt mit etwas? Ja, ich habe ein bisschen Margarine drauf gemacht und auf jede Hälfte zwei Scheiben Brot. Ja. Habe eine Hälfte dann sofort gegessen und die andere Hälfte so über den Tag verteilt, immer so. Und nach der ersten Hälfte ist dir da schlecht geworden? Nee. Gar nicht. Gar nicht. Das ist ja schon mal ganz gut. Und ja. Die andere Hälfte hast du über den Tag verteilt. Das ging auch. Die habe ich dann immer, ja, da habe ich immer so ein, zweimal reingebissen und dann dachte ich, jetzt ist erstmal gut. Ne? Mhm. Ja. Aber dann musst du doch ein permanentes Hungergefühl haben. Ja, das ist ganz schrecklich, ja. Weil Hunger tut ja auch fürchterlich weh dann auf Dauer. Ne? Und auf Dauer kannst du nicht von einem Brötchen am Tag leben. Nee. Das ist mir auch klar, ja. Ich habe auch schon mittlerweile 12 Kilo abgenommen. Ne? Aber trinken kannst du alles? Trinken geht, außer Kaffee. Ja, das meide ich jetzt auch zu 90%. Mhm. Warum? Weil Kaffee und Panikattacken ist absolut kontraproduktiv. Das steigert das in uns Unermessliche. Ne? Okay. So, jetzt hat der Arzt hat dir das autogene Training empfohlen. Hat er dir noch was empfohlen, wie es weitergehen soll? Ja, ich sollte mir einen Platz besorgen in so einer Einrichtung eventuell. Mhm. Also erstmal so eine Gesprächstherapie wohl. Mhm. Das ist aber da hier ist es ein bisschen schwierig, weil ich habe da auch so angerufen. Vier bis sechs Wochen und dauert ein Termin. Mhm. Na gut, das geht ja noch. Ich finde das schon ziemlich lange. Ja, schon. Da hast du recht. Aber ich habe schon schlimmere Zahlen gehört. Aber du hast natürlich recht, wenn man akut eine Not hat, sind 4 Wochen sehr lang. Ja, und aber immerhin, das hat er empfohlen. Mhm, ja. Das finde ich auch richtig. Das Vorteilhafte ist, wenn man eine Angststörung hat, eine Zwangserkrankung, was auch immer, wenn man so schnell wie möglich dort rangeht an die Erkrankung, je länger du sie hast, desto mehr verselbstständigt sie sich und desto schwieriger ist dagegen anzugehen. Das heißt, wenn man jetzt schnell handelt, glaube ich, dass mit ein paar sehr guten Aktionen und Kunstgriffen und ein paar guten therapeutischen Behandlungen, dass du da wieder rauskommst. Jetzt wird meine Psychologin nicht mal beraten, ob es vielleicht nicht irgendeine Möglichkeit gibt, doch schneller daran zu kommen oder wie du klug diese Zeit überbrücken kannst, bis du da deinen Platz bekommst. Ja, ja. Aber ich will dir mal auf jeden Fall Mut zusprechen. Ich glaube, das kriegt man bald in den Griff. Mhm. Da brauchst du keine Angst haben, dass dich das jetzt die nächsten Jahre wirklich beutelt, dieses Problem. Ja. Das ist auch wirklich eine Katastrophe. Ne? Ich traue mich auch nicht mehr großartig rauszugehen. Was machst du beruflich? Im Moment arbeite ich nicht. Ah ja. Mhm. Warum traust du dich nicht? Ja. Warum traust du dich nicht rauszugehen? Ja, es wäre fürchterlich peinlich, wenn ich so eine Attacke kriege oder in der Öffentlichkeit oder ich müsste mich mal wirklich ergeben. Also, ja, ich verstehe. Und es ist auch fürchterlich, dass man dieses Gefühl hat, dass einem schlecht wird. Und das könnte ja auch mal wirklich mal was sein, dass man wirklich was hat. Man kann es nicht mehr unterscheiden. Das könnte immer das Gleiche sein, oder? Ja, ja. Ich verstehe. Keine Mitte mehr. So, Sascha, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Sabine ruft dich zurück. Und wie gesagt, ich drücke dir die Daumen und ich bin guten Mutes, dass du das loswirst wieder. Ja, ich hoffe es doch. Du legst bitte auf, wir melden uns. Ja, vielen Dank. Ne? Gerne, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und hier ist Claudia. Claudia ist 42. Guten Morgen, Claudia. Hallo, guten Abend. Hallo, Claudia. Weswegen rufst du an? Ja, ich wollte mal mit dir reden. Das ist ja nett von dir. Aber über was reden wir denn? Ja, machen wir einen Vorschlag. Wir können über alles reden, was dich so gerade interessiert. Über die Liebe zum Beispiel. Ah ja, über die Liebe. Wir können über Sex reden. Wir können über die Liebe reden, über Sex. Wir können über Angela Merkel reden, was du möchtest. Ja, Angela Merkel lassen wir mal aus. Also, ich glaube, da komme ich optisch doch besser hinweg als die. Aber ich glaube ja, dass du schon mit einem oder wegen eines speziellen Themas angerufen hast, oder? Ja, ich habe wegen meiner Transsexualität angerufen. So, da haben wir es doch schon. Du bist ein transsexueller Mensch. Ich bin eine Transsexuelle. Na gut, der Mensch ist ja neutral. War Mann und bin jetzt Frau. Du warst Mann und bist jetzt Frau. Darf ich fragen, wie du früher als Mann, welchen Namen du hattest? Ja, Michael. Michael. Geht dir gar nicht so gerne über die Lippen wahrscheinlich, oder? Nee, das geht mir überhaupt nicht gerne über die Lippen. Aber bei dir mache ich meine Ausnahmen. Das ist ja nett von dir. Das freut mich. Wie lange bist du denn schon Claudia? Also ich bin das jetzt seit meinem 14. Lebensjahr. Ich bin jetzt mittlerweile... Seit deinem 14.? Ja. Und ich bin jetzt mittlerweile 44, nicht? Also. Das heißt, ab deinem 14. Lebensjahr hat man dich schon dann mit Claudia angesprochen? Genau. Da wusstest du, dass du transsexuell bist mit 14? Ja, also direkt mit der Pubertät habe ich das gemerkt, nicht? Dass ich... Also ich verstehe, dass man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht mit mir. War dir das sofort klar, dass du im falschen Körper bist? Ja, also wie gesagt, ich habe das dann ausprobiert, mal als Frau rauszugehen und habe mich da gleich wohl gefühlt. Wie haben deine Eltern reagiert? Ja, am Anfang waren sie natürlich ein bisschen geschockt, nicht? Ich bin dann ja auch nach Hamburg abgehauen und das hat mir dann wirklich geholfen, dass ich dann so leben konnte, wie ich heute noch lebe, nicht? Wie alt warst du, als du abgehauen bist? 15. Oh, so früh? Sehr früh, ja. Das heißt, du bist als Kind quasi noch abgehauen? Ja, genau. Wo hast du als 15-Jährige und wie hast du gelebt? Also ich war zunächst im Notwohnen für Jugendliche und bin gekommen in Hamburg und habe dann meine eigene Wohnung bekommen. Finanziert vom Staat, irgendein Jugendamt? Oder? Ja, das war alles vom Staat finanziert. Und haben deine Eltern sich nicht Sorgen gemacht und wollten dich zurückhaben? Ja, zunächst haben sie sich Sorgen gemacht, aber als sie dann gehört haben, dass ich in guten Händen bin, also dass das Jugendamt auf mich aufpasst, nicht? Mhm. Wie gesagt, kam meine Mutter dann zum Geburtstag und hat mir auch einen Rock geschenkt. Also da war dann die Anerkennung aller Eltern da. Echt? Zum ersten Geburtstag in der Fremde kamen sie dann? Kamen sie, ja. Ja. Was hast du denn in Hamburg als 15-Jährige gemacht, alleine? Ja, wie gesagt, ich habe meine Schule noch zu Ende gemacht. Mhm. Unten. Also ich habe leider nur einen Hauptschulabschluss, aber den habe ich dort unten gemacht. Und dann? Ja, dann habe ich gearbeitet als lernendes Gesürgen. Als was? Als lernendes Gesürgen. Also ich habe meine Friseurlehre gemacht. Ich habe das nicht verstanden. Was für eine Lehre hast du gemacht? Friseur. Ach, Friseur. Okay. Hatte ich nicht verstanden. Und du hast die Lehre dann auch beendet? Die habe ich auch beendet, ja. Bist du denn dann als so junge Frau, obwohl du immer noch im Körper des Mannes warst, auch so in die Rotlichtszene schon gegangen? Ja, Rotlicht war jetzt für mich nicht so aktuell, nicht? Aber ich habe das natürlich schon mitbekommen. Also ich habe dort ja auch den schnellsten Kontakt zu anderen Transsexuellen gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Operation hinter dir hast. Nee, ich habe keine Geschlechtsoperation hinter mir. Das heißt, ich habe nur die Brüste vergrößert. Du hast heute immer noch einen Penis. Ja, genau. Was denkst du über deinen Penis? Ja, also wie gesagt, mag ihn nicht. Er ist da, aber ich weiß nicht, was durch die Operation passiert, nicht? Benutzt du deinen Penis noch als Sexualorgan? Nee, also in der Partnerschaft überhaupt nicht. Hast du überhaupt noch Erektionen? Nee, da schon allein wegen der Hormone nicht. Durch die Hormone ist die Erektion dann eigentlich weg. Wie Wie sieht ein Penis oder ein männliches Geschlechtsteil aus nach einer solch intensiven weiblichen Hormonbehandlung? Kann man sich das... Ja, ja, das geht ja nicht mehr. Kann man sich das vorstellen, dass es ganz zusammenschrumpft alles? Ja, zusammenschrumpfen kann man jetzt auch nicht sagen, aber es wird halt nicht mehr groß, nicht? Ja. Und die Hoden, bleiben die so, wie sie waren? Nee, sie werden kleiner. Das meinte ich jetzt. Mhm. Ja doch, die Hoden werden kleiner. Warum lässt du dich nicht gänzlich operieren? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Hast du Angst vor der Operation? Ja, ich habe da schon Angst vor. Ich, wie gesagt, ich möchte da auch nichts vormachen, weil dadurch werde ich keine Frau in dem Sinne, nicht? Also ich bin dann nur ein operiert Transsexuelle. Hast du denn schon Frauen, transsexuelle Frauen gesehen oder kennengelernt? Bestimmt, die das haben machen lassen? Ja. Hast du dir das Resultat auch angucken können bei denen? Ja, habe ich mir auch anschauen können. Wie hat dir das gefallen? Ich muss ehrlich sagen, nicht so toll. Warum? Also es war einfach offensichtlich, dass das nicht echt war. Wie sieht das aus? Ich habe das noch nie gesehen. Ja, einfach unecht. Mhm. Nicht? Und wenn dann wirklich ehrlich drüber geredet wird, dann ist es auch meistens zu eng. Mhm. Also da geht es dann von der Größe nicht mehr so richtig. Mhm. Nee, für mich ist das nichts. Das hast du für dich, ist auch für dein Leben beschlossen. Das wird auch nie passieren, die Operation. Nee, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber die Operationen werden besser. Aber die Brüste hast du dir machen lassen? Die sind vergrößert, ja. Die sind vergrößert, du hast Hormone angenommen. Wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, würde ich noch einen Hauch Männlichkeit in dir... Nein. Du bist komplett weiblich. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe ja auch früh genug damit angefangen. Ich habe damit 14 schon als Frau gelebt. Also so habe ich nicht mal Bartwuchs bekommen. Hast du, ist das in deinem Personalausweis auch dokumentiert? Da steht Claudia Michaela Bautz drin. Was steht da drin? Claudia Michaela. Claudia, okay, ja. Wie sieht das mit Partnerschaft aus? Bist du mit einem Menschen zusammen? Nee, momentan nicht. Aber ich bin nicht uninteressiert. Du bist nicht uninteressiert. Wie war denn das in der Vergangenheit? Wie sind die Menschen orientiert, mit denen du zusammen bist? Sind das? Ja, die meisten sind halt schon eigentlich heterosexuell. Männer. Und lernen dich auch als Frau kennen. Männer. Und sehen dann drüber hinweg, nicht? Also sie wissen halt, dass es dann nur ein Loch gibt und das ist dann hinten. Das heißt, du warst lange schon mit heterosexuellen Männern richtig liiert. Ja. Mhm. Wenn die Männer dich kennenlernen, wie du gerade gesagt hast, dann denken die ja, dass du rundherum eine Frau bist, im Körper. Ja. Wann offenbarst du ihnen, ich habe da noch was anderes unten? Ja, meistens immer sehr, sehr spät, nicht? Ich probiere immer erst sicher zu gehen, dass der Mensch mich wirklich als Mensch auch mag. Ja. Nicht? Und wie reagieren die Männer denn dann, wenn du das sagst, irgendwann, spät? Ja, viele sagen dann, nee, lass uns das mal beenden, das ist dann nicht das Richtige, nicht? Gab es auch schon Situationen, wo du es nicht gesagt hast und ihr im Bett miteinander lagt und da Nein, hat er es gesehen? Das gab es nicht. Das gab es nicht. Also wie gesagt, es wird immer vorher besprochen. Wie gehen? Ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, dass ich da jetzt mit irgendjemandem ins Bett gehe und der wüsste das dann nicht und würde dann... Haben die auch schon mal aufmerksam werden? Ja, ja, klar, ja, ja, du hast recht. Vorher schon alles klar sein. Ja. Haben die auch schon mal auf dich aggressiv reagiert, nach dem Motto, warum machst du nicht früher deinen Mund auf? Also ich habe das eigentlich nicht erlebt, aber ich bin ja auch jemand, der das ziemlich früh anspricht. Ich mache da kein Geheimnis draus. Ja, aber gerade hast du gesagt, manchmal doch auch relativ spät erst. Ja, aber in der Regel bin ich eigentlich doch jemand, der sehr schnell auf das Thema zu sprechen kommt. Entschuldige jetzt die sehr intime Frage, aber ich kann mir das gar nicht so in der Intimität vorstellen. Du bist mit einem heterosexuellen Mann zusammen. Ihr habt Erotik und Sex. Ja. Er sieht ja dann deinen etwas verkümmerten Penis. Packt er den auch mal an? Ich bin ja gar nicht so unbedingt mit, nicht? Also ich bin jemand, der sich dann von hinten bedienen lässt. Aber irgendwann liegst du auch mal auf dem Rücken. Oder nicht? Ja, aber mein Geschlecht kam dann noch nie ins Spiel. Hast du den Eindruck? Ich würde mir das auch gar nicht durchgehen lassen, dass jemand mein Geschlecht anfasst. Mhm. Hast du den Eindruck, dass die sich ein bisschen ekeln dann vor deinem Geschlechtsteil? Also wenn das der Fall ist, dann kommt es gar nicht so weit, dass wir im Bett landen. Ne? Ach so, das heißt, da ist eine gewisse Toleranzschwelle ist bei den Jungs dann da. Die interessieren sich nicht groß dafür, aber die ekeln sich auch nicht davor. Ja, genau. Also wie gesagt, optisch mache ich überhaupt nicht irgendwie was Männliches aus. Und man merkt es ja auch an der Stimme, dass sie sehr weiblich ist. Völlig weiblich, ja. Völlig. Und, ja, also wie gesagt. Wie lange war deine längste Beziehung? 9 Jahre. 9 Jahre. Das ist ja schon eine tolle Leistung. Wie geht man dann so im Freundeskreis damit um? Offen? Wissen die Freunde, was mit dir los ist? Also wie gesagt, das ist nie ein großes Thema. Manche wissen das auch wirklich nicht. Also ich stelle mir vor, wenn du jetzt einen Mann kennenlernst und der hat dann auch Familie, Freunde, Verwandte, spricht man darüber? Hier, meine Frau ist ein transsexueller Mensch. Nee, eigentlich nicht. Das nicht. Das muss ja auch nicht jeder, muss man auch nicht jedem auf die Nase binden. Nee, das muss man auch nicht jedem auf die Nase binden. Man sieht es mir auch nicht an. Ja, genau. Claudia, wie hat sich das dann weiterentwickelt mit deinen Eltern, als du älter wurdest? Ja, wie gesagt, ich habe dann ja in Hamburg gelebt. Du hast einen Rock gekriegt beim ersten Geburtstag? Genau. Und seitdem bin ich für meine Eltern auch die Claudia, nicht? Und hast du einen guten Kontakt zu ihnen? Ich habe immer noch einen guten Kontakt zu ihnen, ja. Das ist ja auch ein großes Glück. Es gibt ja auch Geschichten, wo die Eltern dann ihre Kinder verstoßen, nachdem sowas bekannt wird. Nein, also meine Eltern stehen vollkommen hinter mir. Das war schön. Na, das ist Gott sei Dank so. Ja. Bist du immer noch berufstätig im Friseurbereich? Ja. Ja. Aber bei dir kann ich ja nicht viel machen. Bitte? Bei dir kann ich ja nicht viel machen. Bei mir? Ja. Also, ja. Das stimmt allerdings. Ich mache das selbst. Da hättest du nicht viel zu tun. Eben. Ich dann auch, dass ich da nicht viel tun könnte. Nun plaudern wir so über dein Leben und deine Entwicklung. War das so das Anliegen deines Anrufes auch, dass wir uns einfach mal so darüber unterhalten? Oder gab es nur einen speziellen Aspekt, den du gerne noch thematisieren würdest? Nö, also ich wollte einfach mal nur mit dir reden. Mhm. Ich sehe dich ganz oft im Fernsehen und dachte, ach, den Mann möchte ich da auch mal ein Telefon haben. Das ist doch sehr schön. Nein, ich freue mich über die Entwicklung, dass du kein so problematisches Leben hattest, wie leider Gottes doch immer noch viele Menschen, die transsexuell orientiert sind. Ja, man sieht es mir Gott sei Dank nicht an und man hört es ja auch nicht an der Stimme. Ja. Man geht davon aus, dass man mit einer Frau zu tun hat. Genau. Und also viele merken das auch gar nicht mehr, also wenn sie mich kennen. Mhm. Nicht irgendwas geht dann verloren. Noch eine sexuelle Frage. Zum Sexuellen. Du hast gerade gesagt, dass du letztendlich dein Geschlechtsteil nicht magst und es einfach nur so da ist, als Ausscheidungsorgan vielleicht. Mhm. Aber das heißt doch, dass du auch gänzlich auf einen Orgasmus verzichtest, oder? Also ich kriege auch durch den Analverkehr eine Befriedigung. Das ist schon, das stimmt schon, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit dem Orgasmus durch den Penis. Nee, das ist schon eine andere Art, aber das ist trotzdem ein Orgasmus. Okay. Und das bedeutet auch, dass du dich selbst auch nicht befriedigst mit deinem Penis? Nee. Das nicht. Das ist ein Tabubereich da unten. Ja, aber wie gesagt, es wäre ja auch ein Tabubereich, wenn ich jetzt operiert werde, nicht? Dann würde ich ja auch nicht passieren. Ja. Liebe Claudia, dann fehlt nur noch zum Glück ein neuer Mann. Dann wäre wieder alles gut. Stimmt, richtig. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass bald einer auftaucht und dich so liebt, wie du bist. Ja. Und du wieder viele schöne Jahre mit diesem Mann zusammen sein kannst. Na, ich hoffe es doch. Ja, ich drücke dir von Herzen den Daumen und sage alles Gute zu dir. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Die Claudia. Und schon geht es weiter mit Stefanie. Und Stefanie ist 59. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Domian. Stefanie, weswegen rufst du mich an? Ich wollte zunächst wissen, woher du immer die schönen Hemden hast. Ich habe ein spezielles Geschäft in Köln, wo ich das immer kaufe. Aber manchmal bekomme ich auch Hemden geschenkt. Oder ich kaufe es auch in ganz anderen Geschäften ein. Es mixt sich so. Ah ja, ich wollte einige meinem Sohn nach Japan schicken. Ach, Ja, warum ich anrufe, ist eigentlich jetzt vielleicht für diese Sendung heute nicht so bestimmt. Ich wollte nur sagen, dass sich Gefühle ändern. Dass sich Gefühle ändern? Ja, von Hass in Liebe. Ah. Du nimmst schon mal Bezug auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema ja Hass. Und genau. Du hast erlebt, dass sich ein Hassgefühl verändert in Liebe. Mhm. Sogar in Liebe, nicht in Gleichgültigkeit, sondern in Liebe. In Liebe und Respekt. Erzähl mir von dem Fall. Nun, mein geschiedener Mann, er ist Japaner. Mhm. Er hat vor 5,5 Jahren meinen Sohn nach Japan quasi entführt. Wie alt war der Sohn da? Zu der Zeit war er 14. Ja. Mhm. Ja, und er ist jetzt in Japan volljährig geworden. Mhm. Am 1. September. Hast du ihn seitdem nicht mehr gesehen? Doch, ich habe ihn 2011 gesehen, als ich über Niigata nach Fukushima flog und dort als Volontär gearbeitet habe. Mhm. Also in Ishinomaki. Ja, du hast als Volontär da gearbeitet wegen der Katastrophe? Genau. Wie kam das Engagement, dorthin zu fliegen und da zu helfen? Weil ich diese Bilder nicht ertragen konnte nach dem Tsunami. Mhm. Und es bestand auch Bedarf, man konnte als Ausländer dort arbeiten? Man konnte dort arbeiten, ich habe es auf eigene Faust gemacht. Wie lange warst du da? Ich war insgesamt 4 Monate so dann. So lange? In Japan. Es war nicht lange. Bevor wir über deinen Fall weitersprechen, was hast du während dieser Tätigkeit da Besonderes erlebt? Wie war das? Nun, in Ishinomaki, dieser Stadt direkt am Meer, da starben ja überwiegend die meisten Menschen. Mhm. Da ist der Tsunami besonders reingegangen. Genau. Ja. Mhm. Und ich kam dann über Freunde, die ich über Facebook kennengelernt hatte, in einer Schule unter, also in einem Center, wo Betroffene lebten. Mhm. Ja, und wir Volunteers, also die kamen aus der ganzen Welt dahin. Was war denn deine Aufgabe? Was musstest du doch tun? Schlammscheffeln. Ach, Schlammscheffeln. Das heißt, sind dir bei diesen Arbeiten, hast du da auch tote Menschen entdeckt? Nein. Nein. Das habe ich nicht. Aber ich habe viel Erfahrung gemacht über jene Betroffene, in deren Häuser wir arbeiteten, wie es war, wie Menschen weggeschwemmt wurden, Tiere und Kinder und... Die Menschen, die weggeschwemmt wurden, sind die überhaupt wieder aufgetaucht? Die meisten nicht. Ja, das heißt, du hast dann auch mit Kontakt zu den Angehörigen die Menschen... Natürlich, natürlich. Wie hast du mit diesen Leuten kommuniziert? Du kannst ja vermutlich kein Japanisch. Doch, ich spreche etwas Japanisch. Und aber Übersetzer waren im Camp über diese Boat People. Mhm. Und Englisch ist einfach mein Fach. Natürlich, du warst ja verheiratet mit einem Japaner, da hast du es wahrscheinlich dann gelernt, ein wenig Japanisch zu sprechen. Nun, ich hatte studiert in Bochum und in Hamburg Japanisch. Ach so, mhm. Das heißt, es ist schon eine Leidenschaft für dich, das Land und die Sprache. Ja, mhm. Ja. Ich habe 12 Jahre für Japaner am Frankfurter Flughafen gearbeitet. Okay, dann bist du schon vertraut mit der Kultur und auch mit den Menschen. Genau. Mhm. Jetzt warst du dort und hast geholfen, was ich schon mal sehr respektabel finde. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das gemacht hat damals in Japan. Wie bist du von den Japanern aufgenommen worden als Fremde, die hilft? Unglaublich. Liebevoll, respektvoll. Mhm. Ich hatte 80 selbst gestrickte und gehäkelte Mützen im Koffer. Mhm. Ja, die verteilte ich dann. Und dann gab es große Dankbarkeit. Große Dankbarkeit. Ja. Nur was ich sagen muss, Die Männer im Camp, die waren eher traumatisiert als die Frauen. Stefanie, jetzt zurück zu deiner eigentlichen Geschichte. Dein Mann war Japaner oder ist Japaner, dein Ex-Mann hat deinen Sohn mit 14 Jahren quasi entführt nach Japan. Mhm. Und während dieses Aufenthaltes hast du deinen Sohn dann getroffen. Dann bist du dort hingefahren, wo er lebt. Ich wusste schon vorher, wo er lebt. Nur mein Mann hatte den Kontakt in dem Sinne unterbrochen oder versucht zu unterbrechen, indem er ihm nicht erlaubte, das Land zu verlassen. Das muss doch für deinen Sohn unfassbar schlimm gewesen sein, wenn man mit 14 quasi entführt wird und von der Mutter getrennt wird und mit der Mutter keinen Kontakt haben darf. Das heißt, er durfte auch nicht telefonieren mit dir. Ja, er durfte telefonieren. Ah, das durfte er. Aber trotzdem, er war dir entrissen. Er war mir entrissen. Was hat das mit dem Jungen gemacht? Ich glaube, er ist sehr schnell erwachsen geworden. Mhm. Heute sagt er, Mama, ich glaube, es war das Richtige. Warum sagt er das? Denn er sieht sich nicht als Ausländer in Japan. Mhm. Aufgrund dessen, er ist so wie eine Fotokopie von Papa. Jetzt kann ich mir vorstellen, zum Thema Hass, dass du deinen Mann damals gehasst hast, weil er dir deinen Sohn genommen hat. Ja. Heute ist es wieder Liebe und Respekt zu deinem Mann. Und zu meinem Schwiegervater und der Schwiegermutter auch. Wie ist dieser Wandel zu erklären? Der Wandel ist dadurch zu erklären, da mein Mann wirklich alles tut für meinen Sohn, was ich wahrscheinlich nie so gut hingebracht hätte. Hat er dir jemals erklärt, warum er dir und auch letztendlich dem Sohn das angetan hat? Ja, aus Liebe zum Sohn. Das verstehe ich nicht. Okay. In Japan ist ein Sohn immer noch Statussymbol. Mhm. Ja. Und Yuji Benjamin, so heißt er, ist ein ganzer Stolz. Nun gut, aber rechtfertigt das so ein brachiales Vorgehen? Nein. Warum hast du ihm vergeben? Ich habe ihm vergeben, da ich sehe, dass es beiden besser geht. Geht es deinem Sohn dort besser als mit dir in Deutschland? Kann ich nicht definieren. Ich kann es nicht, ich denke ja. Wie sieht denn jetzt so die Gegenwart aus? Wie gestaltet sich euer Kontakt? Nun, wir telefonieren täglich. Er spricht auch perfekt Deutsch? Er spricht perfekt Deutsch. Er besucht jetzt diese Tokio-Universität in Tokio. Mhm. Also dieses Tokio ist die Kurzform vom Verein für deutsche Wissenschaften. Ah ja. Und gleichzeitig studiert er Japanologie. Mhm. Hast du denn auch jetzt Kontakt zu deinem ehemaligen Mann? Regelmäßig? Regelmäßig in dem Sinne schon, weil er öfter das Telefon abnimmt, wenn ich anrufe. Aber mehr nicht? Nun, wenn er auf Geschäftsreise ist hier in Pforzheim, dann treffe ich ihn. Ach so. Aber du warst jetzt nur einmal in Japan in der Zeit? In der Zeit einmal, Wie war denn das für dich, als du da dann deinen Sohn das erste Mal wieder gesehen hast? Unglaublich. Hast du geweint? Ja. Hat er auch geweint? Nein, er sagte, Mama, hier dürfen wir das auf der Straße nicht. Wie viele Tage warst du bei ihm? Also ich war insgesamt dann 2,5 bis 3 Monate bei den beiden. Ach so. Also ich bin Wochenende dann wieder zurück nach Ishinomaki und bin hin und her gependelt. Als du dann wieder weggeflogen bist und hast diese weite Reise nach Deutschland angetreten, wie war der Abschied? Der war eigentlich so richtig japanisch. Was heißt das? Gefühle unterdrücken. Das hast du auch gemacht? Ja. Du hast nicht geweint? Ich habe nicht geweint. Obwohl du hättest weinen wollen? Mhm. Wie wird es jetzt weitergehen in Zukunft? Nun, Yuji hatte jetzt Geburtstag am 1. September. Er bittet um die beglaubigte Geburtsurkunde. Mhm. Er möchte sich bei der deutschen Botschaft den deutschen Reisepass holen, mhm. denn jetzt ist er endlich volljährig mhm. in Japan. Mhm. Und ich möchte im Mai fliegen. Sie haben jetzt ein neues Haus bezogen. Wer hat ein neues Haus bezogen? Yuji und Papa. Und du möchtest im Mai sie besuchen, fliegen? Genau. Mhm. Mhm. Gibt es denn auch die Hoffnung, dass dein Sohn mal nach Deutschland wiederkommt? Ja, natürlich. Ja. Würde er vielleicht sogar irgendwann wieder in Deutschland leben wollen? Also er plant, halb und halb hier zu leben. Das gibt dir Hoffnung? Das gibt mir viel Hoffnung, und ja. Und große Vorfreude? Und große Vorfreude. Mensch, Stefanie, das ist ja eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Viele Leute werden jetzt das nicht verstehen, dass du deinem Mann so verzeihen konntest und sogar das sich umgewandelt hat in respektvolle Liebe. Mhm. Aber ich glaube, so hast du deinen Frieden mit allem, gemacht. Denkst du, Domian, man kann das nicht? Ich glaube, man kann das, aber das können nicht viele Menschen. Mhm. Kannst du es wirklich, ist es wirklich alles von tiefem Herzen bei dir? Ja. Ja. Ja, dann beglückwünsche ich dich dazu, weil das was Großes ist. Das Leben ist ruhiger jetzt und gleichmütiger. Ja. Mein Schwiegervater damals hat die Scheidungspapiere in Japan unterschrieben. Hm. Wir hatten ja eine internationale Hochzeit, also einmal hatten wir in Japan geheiratet und einmal in Deutschland. Hm. Und dann war es so, wir lebten damals in Kasugai, mhm. 2003, 2004. Und Schwiegervater war jetzt sehr krank. Ich habe ihn lange gehasst. Mhm. Ich habe ihn verziehen. Und er ist auf dem Weg der Genesung. Das ist sehr gut. Und ich freue mich dafür. Stefanie, ich wünsche dir erstmal zunächst eine gute Reise, nächstes Jahr wieder nach Japan. Und ich danke dir fürs Gespräch, Domian. Ich wünsche dir, deiner Familie, deinem Sohn alles Gute und hoffentlich, dass du sehr viel noch wieder mit deinem Sohn zusammen sein kannst und dass ihr zusammen das Leben leben könnt, euer Leben. Ja. Alles Gute von Herzen. Danke, dass du angerufen hast. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Ciao. 1.38 Uhr haben wir. Und ich möchte euch jetzt an dieser Stelle auch auf morgen hinweisen. Ich habe es gerade ja schon gesagt, morgen heißt unser Thema Hass. Und das ist natürlich eine irre Geschichte gerade gewesen, die wir gehört haben. Wenn sich Hass verändert in Liebe, darüber können wir natürlich auch sehr gerne sprechen, wenn ihr so etwas auch erlebt habt. Es muss ja nicht vielleicht gleich Liebe sein, aber in großen Respekt, so wie Stefanie das auch gesagt hat. Das Thema morgen heißt Hass. Und in erster Linie möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen großen Hass auf jemanden oder auf irgendetwas haben. Warum hasst ihr? Was ist der Grund? Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die gehasst werden. Warum werdet ihr gehasst? Und gerne, wie gesagt, wo sich vielleicht dieses extreme Gefühl wieder verwandelt hat in ein gutes Gefühl. Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr unsere Nummer wählen, 0800 220 50 50. Das ist kostenfrei und da könnt ihr euch dann zu einem Gespräch anmelden. Morgen unser Thema Hass, heute unser Thema frei und offen für alle Themen. Und ich begrüße sehr herzlich jetzt den Martin und der Martin ist 30. Guten Morgen, Martin. Servus, Domian. Servus. Martin, um was geht's? Ja, es geht bei mir um die um meine Epilepsie. Ja. Also es ist so, dass ich seit dem frühen Kindesalter Epilepsie habe. Ja. Und als Kind schon dementsprechend viele Anfälle gehabt habe. Wie oft kamen diese Anfälle früher vor, so im Monat zum Beispiel? Also im Monat kann ich jetzt halt nicht genau sagen, also so, was weiß ich, so 3 oder 4 Mal am Tag. Ach so, so oft? Ja, also ich kenne das bloß von meinen Eltern. Wie war denn das? Dass die das gesagt haben. Ja. Aber was waren das für Anfälle als Kind? Beschreib das mal, wenn du dich dann noch dran erinnern kannst. Das waren richtig schlimme Krampfanfälle. Du bist dann zu Boden gegangen und hattest Schaum vor dem Mund, oder wie kann man sich das vorstellen? Also Schaum vor dem Mund meine ich zu wissen, dass ich das nicht hatte. Mhm. Also wie gesagt, ich kenne das bloß aus Erzählungen von meinen Eltern, wie das bei mir als Kind war. Und die Anfälle sind dann im Laufe der Zeit wieder ganz anders geworden. Mhm. Also ich habe mir, also meine Eltern sind dann von Arzt zu Arzt gegangen. Und irgendwann einmal ist dann ein Arzt aus München, hat mir dann ziemlich behandelt. Und der hat mir eigentlich, sage ich jetzt mal so, mehr oder weniger das Leben gerettet. Was hat der gemacht? Es ist eine sehr, sehr starke Behandlung gewesen. Also was der jetzt genau gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Aber die Anfälle sind dann, beziehungsweise die Epilepsie ist dann im Laufe der Jahre ist dann immer ein wenig leichter geworden. Hat der dich mit Medikamenten behandelt? Ja, mit Medikamenten. Mit Medikamenten, ja. Und die, wie gesagt, die Anfälle sind dann im Laufe der Jahre dann immer leichter geworden. Und weniger? Waren allerdings nach wie vor große Krampfanfälle. Mhm. Und ja, also... Und dann, wie sieht es heute aus? Also es sind, also im eigentlichen Sinne sind es eigentlich immer nur Krampfanfälle. Und bis jetzt waren es so circa so alle, sag jetzt mal so, ein Jahr war nichts, danach ist, dann ist wieder mal einer gekommen, dann war ein Jahr nichts, dann war meinetwegen mal 2 Jahr nichts, und dann war meinetwegen mal 3 Jahr nichts, das war bis jetzt das Höchste. Wie ist es denn ganz aktuell jetzt, in den letzten Monaten zum Beispiel? Also, es ist jetzt so gewesen, letztes Jahr im Oktober hatte ich mal einen Anfall, mal wieder. Und dann hatte ich mal im Januar mal wieder einen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du jetzt dann machen? Also, du bist aber nicht mehr in Behandlung bei diesem Arzt, diesem guten Arzt in München. Na, der das war eigentlich ein Kinderarzt. Ach so. Ja. Bist du denn überhaupt in Behandlung jetzt bei einem Arzt? Ja, ich habe einen Hausarzt und ich habe einen Neurologen. Ja. Wenn du diese Krampfanfälle jetzt so bekommst, Gott sei Dank nicht mehr so oft, wie habe ich mir das vorzustellen? Was passiert dann mit dir? Also das ist, ich vergleiche das immer wieder mit einer Sicherung. Also das kann von einer Sekunde auf die nächste kommen. Fällst du dann zu Boden? Ja. Und verkrampfst die Hände, die Füße, die Beine? Ja, genau. Bist du ein paar Sekunden dann quasi nicht bei Bewusstsein? Ja, genau. Knirschst du die Zähne aufeinander? Ja, das kann durchaus sein. Also wie gesagt, ich selber krieg da gar nichts mit. Aber man erzählt es dir ja. Aber man erzählt es mir ja immer. Aber die letzten Anfälle, die was ich dann gehört habe, die sind dann immer im Krankenhaus geendet. Also ich habe mich dann immer im Krankenhaus, habe ich mich dann halt immer wieder gefunden. Wie lange hält denn so ein Krampfanfall dann an? Also es kann durchaus mal so an die, manchmal bis zu an die 5 oder 10 Minuten manchmal dauern. Ja. Wenn du dann wieder aufwachst im Krankenhaus oder wo auch immer, was sind deine Erinnerungen? Also die Erinnerungen an den Anfall? Ja. Also an den Anfall habe ich zum Beispiel selber keine Erinnerungen. Völliges Blackout. Totaler Blackout. Ja. Wo haben dich denn die letzten Anfälle erwischt? Wo warst du da gerade? Also wie gesagt, also einen von den letzten. Also ich habe im Januar mal einen gehabt. Mhm. Dann habe ich mich mal beraten lassen. Mhm. Weil dann war ich bei so einer Epilepsieberatung. Und diese Epilepsieberatung, die hat mir dann mal empfohlen, dass ich dann mal so eine Reha mache. Okay, da reden wir gleich drüber. Ich hatte dich gefragt, wo du diese Anfälle bekommst. Auf der Straße, zu Hause, wo? Also ich hatte jetzt mal zwei zu Hause. Ich lebe allein. Mhm. Ich habe zwar allein zu Hause gehabt. Dann habe ich mal eine auf einem Konzert gehabt. Und bist du in einem bist du berufstätig? Nein. Warst du mal berufstätig? Ja, bis jetzt zweimal. Aber währenddessen ich berufstätig war, habe ich bis jetzt noch nie was gehabt, Gott sei Dank. Was hast du beruflich gemacht? Also das erste Mal, da war ich Gebäudereiniger. Oh, das ist aber schlimm, wenn du irgendwo oben auf dem Gerüst oder irgendwie hängst und du kriegst einen Anfall. Ja, also gut, ich habe eigentlich immer Tätigkeiten immer gemacht auf dem Boden. Okay. Und was hast du noch? Und das zweite, was ich gemacht habe, das war im Montagebereich für Haushaltsgeräte, also Waschmaschinen, Elektrik, also Waschmaschinen, Fernseher und so weiter und so fort. Ja. Das war eigentlich so ziemlich der Beruf, der was mir am meisten Spaß gemacht hat. Hast du da auf dem Lager gearbeitet oder wie? Nein, ich war mehr im Außendienst. Das heißt, du hast die Sachen ausgeliefert auch? Richtig. Den Leuten die neue Waschmaschine nach Hause gebracht. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ziemlich der Beruf, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Also ich habe mit meinen Kollegen auch jetzt mal ein bisschen umeinander gescherzt. Bist du aus diesem Beruf raus wegen der Erkrankung? Das war leider Gottes bloß ein befristeter Vertrag. Ah, verstehe. Aber du hast im Klartext in beruflichen Situationen noch keinen Anfall bekommen. Gott sei Dank nicht. Und auch nicht in anderen schwierigen Situationen. Ich gehe mal davon aus, dass du keinen Führerschein hast. Also ich habe weder einen Autoführerschein noch einen Motorradführerschein. Ja, das ist auch. Also keinen Führerschein für Kraftfahrzeuge. Mhm. Ich habe allerdings durch die Lehre damals habe ich einen Staplerschein gemacht. Das durftest du. Den habe ich machen müssen. Also der war mit in der Ausbildung. Martin, nun weiß ich, dass gerade in Sachen Epilepsie sehr, sehr viele und auch sehr gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Ich wundere mich, dass du jetzt so eine lange Odyssee schon hinter dir hast und dass du immer noch nicht offensichtlich richtig eingestellt bist. Ja, also wie gesagt, ich war in der Reha und zwar in Bielefeld. Ja. Hab dann dementsprechend neue Medikamente gekriegt. Mhm. Und die haben dann gesagt gehabt, also ich muss dann auf eine bestimmte Dosis raufkommen. Ja. Ich bin jetzt auf der vollen Dosis gewesen. Mhm. Und ab dieser Dosis ist dann natürlich vollkommen nach hinten losgegangen. Was ist nach hinten losgegangen? Ja. Was heißt das? Das heißt, anstatt dass besser geworden ist, ist dementsprechend viel schlechter geworden. Also das kann man sich so vorstellen. Also die Reha war 10. zu Ende im April. Mhm. Und bis August habe ich ungefähr an die 12 bis 14 Anfälle gehabt. Ach du lieber Gott. Bist du denn jetzt im Moment in guter medizinischer Betreuung wieder? Ich habe regelmäßige Untersuchungen bei meinen Neurologen. Mhm. Also letzte Woche habe ich einen Termin gehabt. Ich habe jetzt nächste Woche wieder einen. Ich war jetzt letzte Woche beim Radiologen. Mhm. der hat Gott sei Dank keinen negativen Beispiel für Kunden, also Erschädigungen. Also Martin, ich kann dir mal ein Angebot machen. Ich weiß nun, das ist eine Erkrankung, an der sehr viele Menschen leiden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass unser Publikum ein paar sehr gute Tipps und Ratschläge für dich hat, vor allen Dingen auch was Ärzte und Kliniken betrifft. Ja, also es ist jetzt folgendes. Also ich kann bloß an jeden raten, wenn einer diese Erkrankung hat, regelmäßig zu einem Neurologen zu gehen. Unbedingt, ja. Und aber zu einem Neurologen seines Vertrauens, beziehungsweise nicht irgendwie wahllos einen Neurologen nehmen, sondern sie am besten einen empfehlen lassen. Absolut. Martin, uns läuft die Zeit ein bisschen weg. Ich wünsche dir erstmal, dass sich das doch wieder fängt. Ich verspreche dir aber, ich bin sicher, dass wir noch viele gute Ratschläge von unserem Publikum kriegen für dich, wohin du dich wenden könntest, was du machen könntest, vielleicht irgendwelche Kontaktadressen. Dann melden wir uns bei dir wieder und reichen das an dich weiter. Vielleicht kannst du etwas Gutes daraus für dich ziehen. Ich bin ganz sicher. Sollen wir es so machen? Ja. Ja. Gut. Ja gut, ich informiere mich natürlich auch immer wieder selber, also so ist das natürlich auch nicht. Ja, aber da kann vielleicht noch interessante Sachen... Aber wenn es natürlich mal wäre, dass ich natürlich jetzt keinen Ausweg mehr wüsste, dann würde ich eigentlich nur mal aufschreiben. Ja, wir machen es mal so. Ob jetzt tatsächlich noch irgendwelche Adressen noch hättet. Genau. Wir sammeln mal alles und werden uns sowieso bei dir melden, Martin. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und wie gesagt, du hörst von uns. Ja. Alles, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir. Tschüss, alles Gute. Ja. Ciao. Hier ist Andi. Andi ist 32. Guten Morgen, Andi. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andi. Was geht's bei dir? Bei mir geht's um meinen Dad. Was ist mit deinem Vater los? Er ist sehr krank. Was hat er? Lungenkrebs. Oh. Seit wann? Hab das heimlich mitbekommen bei meinen Eltern, das ist ungefähr 8 Monate her. Mhm. Da hast du es heimlich mitbekommen? Ja. Das heißt, er hat es dir nicht offiziell gesagt? Mir offiziell nicht gesagt, und das Problem ist noch, ich habe noch 4 Geschwister, denen hat er das auch nicht gesagt. Bis heute nicht? Bis heute nicht. Und wie hast du es heimlich mitbekommen? Meine Eltern waren halt im Wohnzimmer, ich wohne nicht bei meinen Eltern, ich wohne allein, also mit meiner Freundin halt zusammen. Ja. Und er war halt bei meinen Eltern. Da war eine Geburtstagsparty von meinen Geschwistern und die haben sich halt darüber unterhalten. Also sie waren im Schlafzimmer, haben sich darüber unterhalten, weil meine Mom ist da auch schon irgendwann aufgefallen, blieb los. Er war öfters beim Arzt, weil er auch sehr zuckerkrank ist. Mhm. Und der ist dann auch aufgefallen, wie sehr er abbaut. Mhm. Und und dann war in das Gespräch, hab das zufällig mitbekommen, hab gelauscht. Und dann habe ich halt gehört, dass der Krebs, Lungenkrebs im Endstadium hat. Hast du denn danach deine Mutter angesprochen? Ja. Also hat eine Weile gedauert, aber habe ich gemacht, ja. Und du hast mit den anderen Geschwistern auch darüber gesprochen? Vor kurzem. Hat aber auch eine Weile gedauert. Wie erklärt? Mittlerweile ist er nur noch Haut und Knochen. Also. Wie erklärt deine Mutter dir das denn, dass er das nicht sagt oder nie gesagt hat? Das Problem ist, glaube ich, bei meiner Mutter, dass sie das nicht so wirklich wahrhaben will. Ach so. Also ein zusätzliches Problem. Der Vater hat noch ein zusätzliches Problem. Was glaubt denn deine Mutter, dass er wieder gesund wird? Ich vermute es. Was sagt er? Das ist glaube ich, leider nicht so, wie man ihn momentan sieht. Also, du sagst, dein Vater sieht ganz schlecht aus und es geht ihm sehr schlecht. Ganz schlecht. Aber wenn ihr da miteinander sprecht, was sagt er denn, was er für eine Erkrankung hat? Er sagt gar nichts mehr mittlerweile darüber. Also, er ist ja, wie gesagt, das wusste ich ja, sehr zuckerkrank. Ja. Hat sich auch Insulin gespritzt. Und das habe ich ja früher bei meinen Eltern hauptsächlich in den Kühlschrank gesehen. Da hat er die Insulinspritzen packungsweise im Kühlschrank gehabt. Mittlerweile nimmt er es ja auch nicht mehr, weil im Kühlschrank gar nichts mehr davon ist. Das heißt, also mittlerweile glaube ich, dass er gar nichts mehr Lust hat. Er ist aber zu Hause. Er ist zu Hause, ja. Und wenn du ihn so besuchst, da fragt man doch, wie geht's dir denn heute? Ja, das ist auch so ein Problem. Also ich habe nicht das mega Verhältnis mit meinem Papa. Also wir reden nicht viel. Also Tag, hallo und tschüss. Das heißt, über seinen Zustand wird überhaupt nicht gesprochen, der wird komplett ignoriert. Ja, genau. Das ist ja. Also ich glaube, ich bin auch der Einzige. Ich denke mal, ja klar, meine Mutter macht sich Sorgen, ganz klar. Aber von den anderen vier Geschwistern, glaube ich, ist da nicht so viel. Aber die anderen vier Geschwister wissen auch, wie ernst es ist. Definitiv, wie ernst es ist. Ja, nicht so wie ernst es ist. Ja, also theoretisch müsste ihnen das auffallen, weil... Dann sprich du doch mal... abgenommen hat und abgebaut hat. Dann sprich du doch mal mit deinen Geschwistern und sag dir, der Papa ist... todkrank, der stirbt bald. Warum schweigt? Wenn das so einfach wäre. Aber was ist daran so schwer, dass du mit deinem Vater sprichst, das verstehe ich, dass das schwer ist, weil er nicht sprechen will. Aber warum ist es so schwer, mit den Geschwistern darüber zu sprechen? Ja, das Verhältnis ist halt nicht so 100%ig perfekter. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass dein Vater stirbt, ohne dass man irgendwie nochmal miteinander wirklich gesprochen hat. Genau. Wie ist das für dich in dieser... Sehr schlimm. Ja. Sehr schlimm. Also, Andi, ich würde es trotzdem auch... Ist das Verhältnis zu deinen Geschwistern denn schlecht? Na, schlecht ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Aber, okay. Ja, okay, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, ich ahne, was du meinst. Aber wenn es nicht wirklich schlecht ist und wenn ihr nicht wirklich zerstritten seid, das seid ihr nicht. Nee, aber die haben andere Sorgen. Also ich glaube schon, dass andere Sachen für die wichtiger sind. Also, okay, aber wir bewegen uns. Also mir fällt ja auf, wie mein Vater abnimmt oder abgebaut hat und ich mache mir da wirklich Sorgen. Also aber ich da meine Geschwister sehe, da haben die andere Sorgen im Kopf und ich höre jetzt nicht von meinen Geschwistern her, von wegen, Papa hat aber abgenommen Aber Andi, dann mach doch einfach mal die Flucht nach vorn. Wenn du mit deinen Geschwistern alleine bist, dann sag es klar. Ihr wisst, dass der Papa bald sterben wird. Er hat Lungenkrebs im Endstadium. Sag es doch, da ist doch nichts zu verlieren bei. Vielleicht gibt es auch einen neuen Zusammenhalt unter euch Geschwistern. Dann kann man ja noch gemeinsam reden, wie ihr euch dann weiter verhalten sollt. Ich finde, du solltest das so schnell wie möglich machen. Vielleicht schweigen die ja genauso und denken, du interessierst dich nicht großartig dafür. Ja. Mach es so schnell wie möglich. Wenn der Vater so schwer krank ist, ist keine Zeit zu verlieren. Und dann beratet in der Runde, wie ihr euch jetzt verhalten sollt. Offensichtlich will der Vater keine Ansprache, aber dann kümmert euch in anderer Weise um den Vater, ohne dass ihr thematisiert, dass er Krebs hat und stirbt. Aber versucht noch gute Sachen mit ihm zu machen, was Schönes. Dass ihr hinterher sagen könnt, wir haben das Beste gemacht aus der Lage. Ja. Andi, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ich habe aber, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen kann. Ich wünsche dir eigentlich alles Gute von Herzen und versuch das mal so zu machen. Ja? So, Mian, ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Tschüss, Andi. In der Technik heute Nacht Volker Tarke. Morgen heißt unser Thema Hass. Ein Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin.